schönen guten Tag zu Tok Tok Fox, dem neuen Videocast über, mit und weswegen Comics. Und mein Name ist Henrik, guten Tag, und ich habe viele nette andere schlaue und sehr, sehr hübsche Gäste eingeladen, Dauergäste sozusagen. Unter anderem jetzt hier vorhanden ist zum Beispiel die Sarah Burini. Hallo Sarah Burini. Hallo Balu. Da komme ich nicht drüber hinweg, auch wenn es schon der zweite Take ist. Hallo Erbse. Hallo. Hallo Balu. Hallo Marco, auch bekannt als Fadenaffe. Hallo Henrik. Und auch hallo lieber Toni. Hallo lieber Henrik. Na, wie geht's euch so? Alles fein? Alles schön? Alle gesund. So ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, komisch, naja. Ich hoffe, ihr seid nicht zu verkrampft. Nein. Also, mir geht's gut. Warum sind wir eigentlich hier? Ich mach mich gerade. Weiß nicht. Kurz. Ja, wir sind, ich erkläre das kurz. Also, wir sind hier, weil wir einen Videocast machen wollen. Nicht nur einen Podcast, sondern wir möchten auch Video mit dazu benutzen. Und zwar möchten wir über Comics sprechen, über die Comic-Landschaft, über Comic, was ist das bisher, über die Comic-Kultur, was wir lesen, was wir nicht lesen, worauf wir Bock haben, worauf wir nicht Bock haben und viele, viele andere Sachen. Und wie soll ich sagen, ja, wir haben die Need gesehen, es gab eine Art Beta auf meinem YouTube-Kanal Comicsabbel. Da hatten wir 5-6 Folgen, die liefen sehr, sehr gut. Die waren für mich eigentlich nur so ein Ding aus Lust und Laune und da gab es so viel positive Resonanz zu. Und die Gäste waren auch immer total happy, dass sie das mal so ein bisschen aus den Alltagskackfragen, die sie ständig bekommen, dass sie mal ein paar neue gestellt bekommen und dass die Zuschauerbeteiligung so hoch war. Und dann haben wir uns gedacht, ey, dann machen wir doch einfach mal eine Show. Machen wir doch einfach mal sowas und gucken wir mal, ob wir das technisch hinkriegen. Ja, irgendwie kriegen wir es technisch hin. Anscheinend nach langem Hin und Her, obwohl da auch noch Luft nach oben natürlich offen ist. Ich habe fast den Faden verloren. Wo wollte ich hin? Ich wollte dahin, dass jeder seine eigenen Beweggründe so ein bisschen mit drin hat, jeder so einen anderen Background und ach komm, wir stellen uns einfach mal alle vor. Der Cast, den ihr jetzt seht und diese Season, der könnte unter Umständen die nächsten Season auch nochmal durchgemischt werden, weil wir gesagt haben, Mensch, es muss auch nicht zu jeder Folge jeder dabei sein. Und wenn bei einer Season mal einer erstmal keine Zeit hat, dann kann er entweder einen Ersatz vorschlagen oder wir sind halt in einer etwas kleineren Formation erstmal vertreten. Deswegen würde ich sagen, ich begrüße einfach mal nochmal meine Gäste und sie erzählen so ein bisschen was von sich. Und ich habe eine kleine Rückkopplung, das ignoriere ich aber und sage, hallo Sarah Burini, erzähl doch mal, warum bist du eigentlich hier? Was machst du und was tust du? Hi! ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich alle durcheinander bringe durch komische Formulierungen und dass ich Comics zeichne. Also ich mache Webcomics, das Leben ist kein Ponyhof, heißt mein Comic, der jetzt schon seit 6 Jahren erscheint. Und dazwischen mache ich streckenweise noch andere Comics und arbeite als Illustratorin. Und naja, ich lebe Comics. Leider. Mal so sagen, ja. Mal mit Leuten zu reden, die da ein bisschen auch Redebedarf haben und neugierig sind und vielleicht auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können, als jetzt immer wieder neue Podcasts zu machen, wo es erstmal darum geht zu erklären, was sind eigentlich Comics? Ja. Das ist auch, bin ich. Du bist quasi, also du bist bei uns quasi in der Runde diejenige, die eigentlich tiefer als alle anderen drinsteckt, weil du damit ja auch deinen Unterhalt, deinen Lebensunterhalt soweit bestreitest und aus einer ganz anderen Perspektive drauf gucken kannst. Deswegen bin ich ganz froh eigentlich, dass wir so alle unterschiedlichen Background haben und alle auf das Thema ein bisschen anders gucken und uns trotzdem gefunden haben. Oder gerade deswegen? Wer weiß. Man weiß es nicht. Aber was hast du denn noch so andere Hobbys außer Comics, Sarah? Ich habe nicht so viele Hobbys, aber dann doch wenige. Also Sport gehört zum Beispiel nicht dazu. Ich mache ausdrücklich nichts, was mit Sport zu tun hat oder Tanz. Das vermeide ich. Aber stattdessen spiele ich, was sehr cool ist, Videospiele. Ja. Und ich gucke auch sehr gerne, also ich bin sehr filmbegeistert. So, das sind doch all die coolen Sachen, die die coolen Kinder auf der Straße auch so machen, ne? All die coolen Dinge. Genau so habe ich mir deine Antwort vorgestellt. Danke, Sarah. Bitteschön. Wer bist du denn eigentlich? Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung hinzukriegen. Ja, wundervoll. Ja, ich bin Erbse und bin keine Comiczeichnerin und eigentlich lese ich auch gar nicht so häufig Comics, auch noch nicht so lang. Was tue ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Nein, aber ich lese. Buffy, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Und tatsächlich ist das mit einer der Gründe, warum ich überhaupt zu Comics gekommen bin, weil Buffy ist ja eine wundervolle TV-Serie, die leider schon zu Ende ist. Sie wurde aber fortgesetzt in Comicform und da war es ja klar, dass ich irgendwie diese Comics haben muss. Und im Comicladen, neben diesen ganzen Buffy-Comics, stehen ja noch andere Bücher rum. Und deswegen bin ich irgendwie dazu gekommen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Tatsächlich sind hier zwei Leute anwesend, die auch mit Schuld daran sind. Weil ich nämlich meinen Stylite seit vielen Jahren lese. Und das ist ja der erfolgreiche Comic-Blog von Marco. Ist das mein Stichwort? Aber es ist edel, ja. Schon die Überleitung selber. Das ist ja. Ja, wir sind ein sehr gutes Team einfach, ne? Also, da haben wir uns Zufall gefunden. Aber eigentlich ist ja auch noch Toni mit Schuld, weil der mir immer über Comics erzählt hat und mich dadurch so ein bisschen dahingeschoben hat. Immer, aber, seit 20 Jahren. Ja, seitdem wir uns kennen. Das seit ist schon dem sehr YouTube-User-Kongress in Kassel. Ja. Hast du gesagt, lest mehr Comics. Aber, ja. Marco, erzähl doch halt mal etwas von dir und deinem tollen, erfolgreichen Comic-Blog. Ja, ich habe einen sehr tollen, erfolgreichen Comic-Blog. Ich schreibe auf meinstylite.de jetzt schon seit, glaube ich, 8 Jahren oder 9 oder so. Auch gerne über Comics. Ich stelle die gerne vor, ich schreibe Reviews. Hat sich so ein bisschen so gemausert, dass ich die Reviews so angehe, für Leute, die jetzt nicht unbedingt tief in der Materie stecken, dass die auch so einen kleinen Ansatzpunkt haben, was sie lesen können oder was dann vielleicht zu komplex ist, was zu viel Vorwissen erfordert. Gleichermaßen versuche ich aber trotzdem auch den begeisterten Comicleser irgendwie abzuholen, indem ich zweiwöchentlich über meine Comickäufe schreibe und natürlich was so satellitenmäßig da noch um die Comiclandschaft herumfliegt, also die Filme oder Krimskrams oder Zeug, was irgendwie passt. Oder auch ganz comicfremd, da schreibe ich drüber. Ja, und mittlerweile ist es so, dass die Leute ankommen und mich fragen, was sie denn lesen können. Und da stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Es dominiert so ein bisschen meinen Alltag, muss man fast sagen. Also kommst du eigentlich auch komplett, du hast jetzt nicht irgendwie, dass du wie Sarah da aus der Ecke kommst, dass du das sogar schon so lebensinhaltstechnisch machst. Nein, du machst das wirklich als beinharter Konsument mit dem Hang zum Hobby eröffnen für Neulinge. Also unterm Strich ist es eigentlich wie bei uns allen eine Sache, über die ich gerne rede, mit der ich mich gerne beschäftige und auch irgendwas, woran ich gerne andere Leute daran teilhaben lassen möchte. Mittlerweile weiß man ja auch ein bisschen, was man lesen kann, wer gut ist, was passiert und da habe ich natürlich immer ein offenes Ohr für Leute, die halt Fragen haben einfach. Und ich glaube, ihr kamt ja auch schon beide an und habt mal gefragt und macht mir auch Spaß einfach, ne? Deswegen mach ich bei diesem Cast mit. Aber es ist jetzt nicht mein kompletter Lebensinhalt. Also ich mach's nicht beruflich. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich mach's nicht beruflich. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja noch einen sehr bodenständigen Job. Ja. Genau. Das ist Sattler. Mein Background. Ja, fast. Fachinformatiker. Bin vom Fach, ich kann das. Nein, ja. Ja, sind noch Fragen offen? Da kann ich jetzt gehen. Du hast gar nichts über deine Hobbys gesagt. Da bleibt nicht mehr viel Platz für Hobbys. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ne, Sarah, dann hat man nicht viele Hobbys. Was ist das, was ihr da immer mit diesem Hobby sagt? Das sind diese kleinen Menschen in Mittelerde, die sind haben so. Die Hobbys. Ach so, mit denen habe ich nichts gemeint. Aua, aua, ich hoffe, jetzt kommt keine Überleitung zu mir. Ich habe noch drauf gewartet, ich habe gehofft, so ist es jetzt. Mittelerde. Ja, Toni, alter Hobbit, sag doch mal. Erzähl doch mal was. Ja, ach, ich lese viele Comics. Schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja, ich habe gemerkt, ich werde 35. Also ich glaube, ich würde behaupten, ich lese seit 30 Jahren Comics. Also vermutlich nicht wirklich gelesen. Aber meine Tante hatte eine große Sammlung und dann damit fing es an und jetzt habe ich kistenweise im Keller stehen. Und die darf man alle nicht anfassen, wenn man zu Besuch ist. Nee, die darf man wirklich nicht anfassen. Die sind alle eingeschweißt und wer die anfasst, der kriegt leider abbe Finger. Ja. Was macht man denn damit immer? Ich bin ja wirklich so der Leser. Genau das. Ich hab's dir gesagt. Naja, ich glaube, sie sind eher eingetütet, weil ich der Einzige bin, der sie hier liest. Ach so. Und deswegen kann ich sie direkt eintüten. Ich habe sie gelesen und dann packe ich sie weg. Was ist denn so mit dein Beweggrund beim Cast eigentlich mitzumachen? Meiner? Das war seine Idee, Entschuldigung. Ja, echt, ey. Ich mag Comics. Das glaube ich alles. Ich habe eigentlich sonst niemanden, mit dem ich drüber rede. Deswegen habe ich gedacht, also ich rede auch mit euch drüber. So ein Selbsthilfegruppen. Richtig, genau. Hallo, mein Name ist Toni und ich mag Comics. Oh Mann. Hallo Toni. Noch so ein. Aber das ist doch eine gute Grundlage. Das ist doch eine gute Grundlage, weil das Ding ist, ich mache mich nochmal ganz kurz groß. Achso, ich muss hier. Wolltest du noch was sagen, Toni, bevor ich dir jetzt das Wort aus Versehen wegnehme? Das wollte ich. Nee, aber was ich noch. Henrik, was sind eigentlich deine Hobbys? Oh, ich hab gegen das Mikrofon gemacht. Wer bist eigentlich du, Henrik? Du hast gar nicht deine Hobbys gesprochen. Du kannst dich einfach von deinen Hobbys ablenken, indem du meine vorziehst. Das geht so nicht. Leid, ich hab ein Kind, ich hab keine Hobbys mehr. Das ist doch ein Lebenshobby. Das ist doch gut. Ja, ist auch ein nettes Hobby. Ich ziehe kleine Menschen groß. Kannst du das bei mir auch machen, mal spielen? Ich kann es versuchen. Okay. Ja, na gut. Dann erzähle ich kurz etwas zu meiner Wenigkeit. Ja, ich bin der Henrik. Ich bin 29 Jahre alt und bin mit der Erbse, die sich ja schon vorgestellt hat, verheiratet und komme comic-technisch eigentlich aus der blutiger Anfänger-Ecke, ähnlich wie Erbse. Ja, komm, das hast du vorhin selber gesagt. Aber nicht so schlimm wie du. Nicht so schlimm, aber ja, irgendwie, es war so ein, ich bin da auch nicht über die klassischen Comics reingekommen, glaube ich, sondern mehr so über Visual Novels, über kürzere Geschichten, über, weiß nicht, so das, was in den schweren schwarzen Holzschränken steht in den Comic-Galerien. Und, meinst du Graphic Novels? Habe ich Visual Novels gesagt? Ich habe ja gesagt, ich bin der blutige Anfänger. Wie komme ich jetzt auf Visual Novels? Visual Novels sind doch diese japanischen Dinger, wo du durchklickst und am Ende sind alle nackt, glaube ich. Das waren Visual Novels. Ja, waren die überhaupt Graphic Novels? Bitte? Dürfen wir hier Graphic Novels sagen oder nicht? Was ist davon eigentlich die genaue Definition? Ist das wir wollen nicht näher dazu reden. Das dauert, bis wir das geklärt haben. Genau, machen wir mal einen eigenen Cast, den Definitionen-Cast. Ja, und hab über diese Comic-Sabel-Beta mich an das Thema herangetastet, aus neugierigen Fragen an Experten einfach mal so ein Handling dafür bekommen. Unser Schrank füllt sich immer mehr. Ich bekomme auch so langsam so ein Handling dafür, was ich eigentlich gerne lese und was nicht. Oder was irgendwie so ab Hälfte der ersten Ausgabe bei mir schon so, oh, das sieht gut aus, aber ich will es eigentlich nicht weiterlesen. Ja, weiß nicht, ich bin ganz froh, dass wir halt, wie gesagt, einen relativ durchmischten Cast haben von richtigen Comic-Enthusiasten, von einer Dame, die wirklich ihren noch mehr als enthusiastisch drinne steckt, sondern sie ist quasi einer, hat einen gegessen. Und so ist die Hoffnung, dass wir auch über den Cast quasi ein Medium anbieten können, was für jede Ecke so ein bisschen was hat. Dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Themen haben, gibt es ganz sicher auch mal so Expertenrunden zu bestimmten Themen. Oder man geht halt auch mal oberflächlich heran. Das mit dem Video war uns ganz wichtig, damit man auch mal Comics zeigen kann, dass wir einen Mehrwert bieten, anstatt nur einen Podcast. Weil es gibt nun mal sehr, sehr viele Podcasts. Es gibt nicht viele Podcasts zu Comics, haben wir in unserer Recherche rausgefunden. Es gibt schon ein paar. Aber Videocasts sind immer noch sehr, sehr schwierig in allen Bereichen soweit zu finden. Ja, was ist denn noch zu mir? Ich spiele, also wo Sarah Comics gegessen hat, habe ich, glaube ich, Computerspiele gegessen. Aber ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt damit. Nein, ich bin ein Projektmanager, sagt man so. Und ist eigentlich, also Comics habe ich auch soweit gar nichts eigentlich arbeitstechnisch mit zu tun. Und bin dann auch eigentlich irgendwie immer überrascht, dass alle anderen Leute dann so komisch gucken, wenn man dann mal einen Comic liest. Ich dachte, die Zeit hätten wir lange hinter uns gelassen, aber Dazu das. eine kleine Anekdote. Wir waren letztens zusammen beim Zahnarzt und Henrik saß dort mit einem Batman-Comic und er wurde von der Sprechstundenhilfe darauf angesprochen und die hat ihn gefragt: Na, hast du deine Hausaufgaben mitgebracht? Das fand ich schon sehr seltsam. Ja, das macht mich immer traurig. Ja. Deswegen Weil dann. Henrik sieht natürlich aus wie ein Schüler. Er sieht doch gerade mal aus wie 17, oder? Ja, Das eben. machen Comics aus einem. Genau, stimmt. Vor allen Dingen Batman-Comics. Ich hatte Batman The First Year dabei und dachte ich so, sieht jetzt nicht aus wie ein Lehrbuch oder so. Eine Hoffentlich. fröhliche Geschichte. Nee. Ja, was könnte ich denn noch? Also zu mir, ich bin halt der Typ. Ich bin halt ein Typ, ich bin halt da, ich mache ein bisschen was im Internet mit Sendungen mit dem Henrik auf YouTube. Ich habe Spaß inzwischen ein bisschen an Livestreaming und so und unterhalte gerne Leute und zeige gerne Leuten so ein bisschen neue Sachen. Weil neue Sachen, die gut sind, müssen auch geteilt werden. Das geht leider in der heutigen Zeit auch so ein bisschen unter. Und deswegen auch, glaube ich, mit meiner Hauptmotivation, einen Comic-Cast soweit mitzumachen, weil man auf vielen anderen Wegen irgendwie nicht wirklich Informationen gut vermittelt bekommt. Man kann natürlich selber schön in den Comicladen gehen und fragen, aber wenn man jetzt in die ganzen, in die Öffentlich-Rechtlichen geht oder irgendwo anders im Fernsehen, Funk, irgendwo hingeht, dann kommt der Comic irgendwie immer ganz, ganz schlecht weg. Das haben wir letztens erst wieder mitgekriegt, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das war halt, ja, es war halt irgendwie, es hat sich angefühlt wie eine Sprachrunde aus den 80ern. Und das ist halt traurig, weil wir sind ja nicht mehr in den 80ern, wir sind im Jahr 2015 gerade noch so. Und das muss nicht sein. Ja, zum Projekt. Wir haben viel, viel auf der Schippe uns soweit draufgeladen. Wir haben uns ziemlich, ziemlich, ja, schon eine relativ mächtige Themenliste zusammengesucht. Und die wollen wir hier mit euch nach und nach abgehen. Zum Beispiel, ich greife mal so ein paar Sachen zufälligerweise raus und spoile das mal so ein bisschen. Zum Beispiel Thema Gewalt in Comics. Oder mal speziell über ein paar, über mehrere Bände, zum Beispiel über The Walking Dead sprechen. Oder speziell mal über Comic-Messen sprechen, wovon wir auch schon einige besucht haben. Noch nicht so viele, aber man kann schon so ein paar Sachen, glaube ich, auch greifen, die immer wieder kommen, komischerweise. Und da lässt sich ganz sicher auch einiges drüber sprechen. Über Comic-Verfilmungen sehe ich ja. Wir wollen speziell auch über manche Novels sprechen, wie zum Beispiel Anyas Geist habe ich hier stehen. Vielleicht auch mal Comics für Kids, dass man also wirklich für Kinder neue Inhalte findet, die man schön verschenken kann. Lieblingszeichner haben wir als Thema noch, dass man, da werden wir bei Gästen einladen, dass wir uns vielleicht, wenn wir in so einer lustigen kleineren Runde sind, uns einfach mal Gäste mit dazu einladen, die mal vorstellen, was die eigentlich machen, wie die dazu gekommen sind und mit denen zusammen auch mal schöne neue Fragen definieren und nicht halt den alten abgelatschten Schuh von 3000 Jahren. Ja, was habe ich zum Projekt vergessen? Helft mir doch mal. Habe ich denn irgendwas vergessen, was unser Projekt noch ganz gut beschreibt würde? Wir senden nicht regelmäßig. Das Ich glaube, stimmt. das ist ein wichtiger Punkt, weil wir sind halt sehr beschäftigt, sehr viele. Und das war ja schon schwer, einen Termin zu finden, aber es hat ja irgendwie geklappt. Genau. Also Und regelmäßig wird es nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht regelmäßig machen können. Wir werden halt gucken, wann immer wer Zeit hat, werden dann Folgen produzieren. Wir haben auch vor, Live-Runden zu machen, dann direkt auf Hitbox. Ihr könnt die Sachen auf Hitbox nachgucken oder auf YouTube, da pushen wir das immer nochmal hoch. Da könnt ihr es gucken, nachträglich noch kommentieren und dann werden wir so gut wie möglich drauf eingehen. In den Live-Runden auf Hitbox ist es natürlich einfacher. Da können wir in Folgen auch so ein bisschen drauf eingehen, was ihr dann so erzählt. Genau. Ja, Erbse? Ich wollte das mit Live-Runden sagen, aber das hast du jetzt ja gerade schon gemacht. Ja, genau, das wird auch noch kommen. Wir wollten die erste Folge bewusst erstmal offline halten, damit wir so ein bisschen auch ein Gefühl bekommen, wie das Gott sei Dank Mikrofon haben wir hier. das getan. Ja, hast du ein Ja, Gefühl Gott sei auch Dank hat wieder? das keiner so angekündigt oder so. Wäre irgendwas Schlimmes passiert, so wie hätte, naja, Nasenbluten bekommen, mitten in der Sendung. Und das dann, was hätten wir dann gemacht? Ja. Einfach weitergemacht. Ja, Ja. Was habe ich noch zum Projekt vergessen? Fasst es das einigermaßen gut an, was wir so, wogegen wir ankämpfen können? Ich weiß noch, wir haben uns noch so Agenda-Sachen aufgeschrieben. Wir wollen kritisch, aber unabhängig sein und vielseitig, aber in Kernthemen ja. gehen. Das habe ich gar nicht gelesen. Wo steht denn das? Das steht in Das mit der unserem. Bezahlung, wo war das denn? Das war was mit Pizza. Ja, okay, stimmt. Darauf komme ich zurück. Wir sind keine Pressetextableser. Jawohl. Stimmt. Ja, Also noch also nicht. noch. Kommt drauf an. Ich habe gerade den Pressetext durchgelesen zu dem Comic, den ich gleich vorstellen will. Aber das bedeutet gar nichts. Echt, machst du das? Liest du sowas? Also Pressetexte? Nein, weil ich meistens. Also ich lese das natürlich so wenn es einem so unter die Nase gehalten wird und so. Man kommt ja an Pressetexten nicht so vorbei, nicht wahr? Cross-Cult, die irgendwie alle 2 Tage eine Mail verschicken zu ihren Comics. Es ist Stimmt, ein bisschen das stimmt. viel. Du siehst Ist auch kommst mehr du bedrohlich geworden. aus. Mach Ja, nicht. ich krieg das auch immer. Ich finde, die übertreiben es ein bisschen. Ist halt auch nett, ne? Also, dass man weiß, die leben noch, denen geht's gut. Die haben Genau, also. Kapazität für Pressetexte, das ist schon schön. Genau, wenn 3 Tage lang keine kommt, dann mache ich mir vielleicht Sorgen. Ja, das stimmt. Nee, ach, naja, so ein bisschen sammelt man ja eigentlich auch, wie alle anderen hier wahrscheinlich auch durch Blogs und Twitter und soziale Medien dann immer, was so von Interesse für einen sein könnte. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Mainz Delight oder sowas. Das sind ja dann zum Beispiel Sammelstellen, Ein ja, guter also. Tipp. Ja, Da werde ich gleich mal gut. drauf gehen. Soll ja cool sein, ne? Ja, sehr hip Aber wenn und es jetzt wirklich angesagt. um Wertungen geht und so, dann finde ich, gibt es tatsächlich wenige Blogs. Also auch hier wieder Mainz Delight. Du Muss hattest man ja sich zum wohl echt Beispiel. mal angucken. Ja. Also ich finde es immer relativ schnell durchschaubar und dann auch abturnend, wenn ich sehe, dass etwas tatsächlich abgeschrieben wurde, so verlagsinfomäßig oder pressetextmäßig. Wenn mir das als Review verkauft wird, zumindest, dann bin ich schnell wieder weg. Das Das finde ich sehe auch einen wichtigen Unterschied tatsächlich. Manche nennen es Rezension und ich kenne jetzt auch diesen einen Blog nur, Mainz Delight, der nennt es halt immer Review. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Bei einer Rezension erwarte ich total objektiv, oder dann erwarte ich da keine Pressetexte drin, also diesen Klappentext als Inhaltsangabe oder sowas. Das finde ich halt, finde ich traurig, dass die Leute sich das ein bisschen zu einfach machen, um da so einen Comic zu besprechen. Ja. Andererseits, ja. Also sehe Ich ich bin mir oft sicher, sowas. wir könnten auch noch mal eine ganze Folge dazu machen zum Thema Comic-Kritik und Comic-Rezension. Ja. Hei, Ich hei, hei, glaube, vielleicht wird das. oh, das ist interessant aus deiner Sicht, wie man seine Werke bewertet bekommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber auch aus deiner Sicht und so. Und dann kann man ganz viel bashen und sich unsympathisch machen. Oh. Das Das ist ist nämlich unser mir. Ziel. Alle Jetzt weißt du auch verstören. wieder, warum ich dabei bin. Genau. Ja, jeder Sind möchte hier der angefangen. Meckerklaus sein. Das ist das Problem. Jeder möchte am lautesten schimpfen. Das ist, glaube ich, so ein Battle untereinander, dass jeder dann so. Aber ich glaube, das ist uns ein wichtiger Punkt immer gewesen, dass wir uns alle abheben wollten von dem bisherigen, was da ist. Wir wollten halt nicht irgendwie nur ein Instrument sein von Leuten, die halt was verkaufen wollen, sondern wenn das scheiße ist, dann möchten wir das auch sagen können. Dann möchten wir auch sagen, ich finde das scheiße, deswegen und deswegen. Und da wird man sich, wenn man das erstmal so anfängt, auch wahrscheinlich nicht nur Freunde machen, aber das ist nun mal auch irgendwie wichtig, um den Konsumenten und auch, also auf Augenhöhe zu begegnen und auch den Verlegern eigentlich und allen anderen, die sich da bewegen, einfach auf Augenhöhe über das Thema sprechen zu können. Ja. Ja, und wenn ihr sagt, dass mit Rezensionen und dass das gerne mal abgelesen wird und dass man so Paid Jobs mehr oder weniger stark erkennt, dann sage ich mal, ja, dann müssen wir das als Thema mal mit aufnehmen. Dann müssen wir da mal drüber sprechen und dann mal gucken, wie ist es denn derzeit und was muss sich da ändern bei der ganzen Kiste. Finde Soweit. ich gut. Ja, wir sind da ja offen. Auch in der Stimmen wir ab Priorität. dafür. Bitte? Da kann man abstimmen dafür. Ja, also wir können ja auch, bin ich auch Ja, na total gut. dafür. Auch die Priorität, wie wir Themen machen. Also ich denke mal, wir sind da auch, wir haben natürlich unsere eigene Priorität, aber wenn zum Beispiel 20.000 Hörer, Zuschauer plötzlich sagen, boah, Mensch, wollt ihr da nicht mal was drüber, könnt ihr da nicht drüber sprechen, so, dann muss man auch mal gucken, was man draus macht, denke ich mal so ein bisschen. Ansonsten, ach so, ja, stimmt, wiederkehrende Elemente. Was wir auch noch gerne mit drinne hätten, ich kann da auch wieder so ein bisschen aus unserem netten Dokument vorlesen, dass wir zum Beispiel Schnellvorstellungen uns mal vorgestellt hatten von Comics, Comicreihen, Zuschauerfragen, dass wir vielleicht News mit unterbringen wollten, irgendwie den heißen Scheiß, der gerade eben in der Comic-Szene besprochen wird, gerade eben ein Thema ist. Dann hatten wir noch was mit Helden gegeneinander antreten lassen. Das hatten wir auch als Rubrik und mit so einer Tabelle und mit so einem Battle. Und ich musste mir das selber nochmal durchlesen. Also ich bin da immer noch so am Überlegen, wie Hallo, wollen wir es ist das eine machen? grandiose Idee. Ja, das war total raffiniert, glaube ich. Da haben wir auch uns alle so viel Gedanken vorher jetzt gemacht, dass es vielleicht nicht so clever war, das schon mal Ja. anzusprechen. Surprise! Ja, also wir wollen so ein bisschen mit den Rubriken nochmal spielen, gucken, was man machen kann. Und ja, wie gesagt, wir sind unabhängige Leute, wir machen das hier, weil wir Bock drauf haben. Und ja, so ist das Thema. Das ist Dann mal Toxatox. los. Ja, und wir Genau. können eigentlich, wenn nicht noch jemand was Wichtiges zu dem Thema zu sagen hat, können wir gerne in die Comicvorstellungen so ein bisschen wandern. Ich finde ja unser Intro total cool. Das, Genau. gut, dass du das Das. erwähnst. Das ist sehr gut, dass du es erwähnst. Ich habe es nämlich wirklich schädlicherweise fast vergessen. Zwar hat der schreiende Mann am Anfang, der so wunderbar singt und auch Musik machen kann, das ist der Bengt Rock. Und Bengt Rock hat auf unpassend.de noch viele weitere schöne Schmuckstücke und er hat uns das Intro zur Verfügung gestellt. Deswegen werden wir ihn auch irgendwann mit leckeren Gummibärverpackungen mal überhäufen und Coke Nur mit Zero. den Verpackungen. Nur mit den Verpackungen. Und ja, guckt doch bei ihm auch mal vorbei. Der macht schöne, schöne Musik, ist auch auf Twitter sehr, sehr interessant zu folgen. Er sagt nicht viel, aber das, was er sagt, ist sehr, sehr lustig und hat auch sehr, sehr viel Mehrwert. Und er hat sehr tolle Instagram-Videos. Das stimmt, da lache ich mich heute immer noch schlapp über dieses eine. Ja, Mit ich weiß. der langen Leiste. Wenn ich das sehe, ich flippe aus. Und seine Seite, wenn man drauf geht, die ist nicht kaputt, die ist wirklich so. Die ist so, ja. Okay, ich hätte mal, eigentlich war ich bei Comic-Vorstellungen auf Platz 1, aber da ich auf die ganze Sache scheiße, möchte ich jetzt einfach mal von Du scheißt Ton, auf ich Comics? scheiße auf die Reihenfolge. Scheiß Comics. Und deswegen möchte ich einfach mal, dass Toni, weil er noch am wenigsten gesagt hat und weil wir ihn ein bisschen aus der Reserve locken müssen, den alten Fisch, ist er jetzt groß. Indem wir ihn beleidigen Ja. sollen. Und deswegen möchte ich einfach mal ein bisschen was von ihm hören. Was hast du uns mitgebracht? Was möchtest du uns empfehlen? Für wen ist das eigentlich gedacht? Wie viel kostet es? Bla bla bla bla bla. Wie viel kostet es? Was soll Ja, das eigentlich? tut mir leid, wir Norddeutschen sind halt nicht so. Wir reden halt nicht viel. Ich stelle einen Comic vor. Und zwar relativ neu: Headlopper von Andrew McLean. Das ist die aktuelle Erstausgabe. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich könnte das ein bisschen erklären. Ich mag ja so, also ich bin ja auch Fan von so Geschichten hinter den Geschichten. Und Andrew McLean ist, glaube ich, gerade so am Anfang seiner Karriere und hat Headlopper den ersten Band rausgebracht selbst, hat das finanziert mit dem Geld, was seine Frau verdient hat. Die hat nämlich gearbeitet und er hat gezeichnet. Er wollte wohl auch mehrfach aufgeben, aber sie hat gesagt, er soll weitermachen. Also da kann man ihr, glaube ich, dankbar sein. Also den ersten Band hat er selbst rausgebracht, den zweiten Band mit Kickstarter und dann hat Image gesagt, ja, das machen wir. Und jetzt gibt es deswegen sage ich, den ersten Band in ziemlich dick. Und zwar sind da ist da der erste, den er selbst rausgebracht hat, drin, der zweite, den er mit Kickstarter rausgemacht hat und der dritte, der jetzt neu ist. Wenn du ganz kurz, wenn du Bilder zeigst, lass es ruhig ein bisschen länger im Bild, damit die Kamera... Ja, ich wollte jetzt noch einmal kurz, okay, dass das so aufgeteilt ist. Die Geschichte ist so eine klassische Nordmann-Wikinger-Geschichte. Also die beiden Hauptfiguren sind Norgal, das ist der gute Mann hier, so der klassische... Der ist ziemlich breit. Der klassische Barbar, wie er halt so ist, mit seinem riesigen Schwert. Und er reist zusammen mit Agatha. Das ist die blaue Hexe. Und es ist nur ihr Kopf. Weil er ist halt der den Monstern die Köpfe abschlägt. Und scheinbar hat es bei Agatha so gut funktioniert, dass der Kopf jetzt einfach noch weiterlebt. Die beiden hassen sich wie die Pest. Also er kann sie ja leider irgendwie auch nicht umbringen. Er packt sie immer in irgendwelche Wasserfässer oder sowas, weil sie halt nicht atmen muss, aber dann hält sie mal die Klappe, weil sie eigentlich die ganze Zeit nur Quatsch redet und ihn immer nur provozieren will. Er kommt auf die Insel Barra und die ist halt geplagt von Monstern. Die haben einen bösen Zauberer, der ist in einem Sumpf eingesperrt und der schickt halt über das Königreich sehr viele Monster. Und er ist gekommen, um erstmal, glaube ich, nur das Seemonster umzubringen. Das geht relativ schnell. Auf den ersten paar Seiten ist das Ding einfach geköpft. Leute. wie man das halt so macht. Das erinnert mich jetzt so zuerst so an diesen kruden Louis Trondheim-Humor. Oder ja, das stimmt. Zeigt doch schon ein bisschen an Johnny Ryan, als man ihn kennt. Also es vergehen auch sehr viele Seiten, bis überhaupt mal irgendwelche Sprechblasen da sind. Da geht es in erster Linie um seine Bezahlung, die bekommt er nämlich nicht. Und so holt er sich die einfach selbst und muss dann auf Barra ein bisschen länger bleiben. Ich werde nicht zu viel verraten, es ist halt sehr viele, sehr lange Kampfszenen ohne irgendwelche Sprechblasen. Es geht halt sehr viel darum, einfach irgendwelche Monster umzubringen, so wie riesige Wölfe. Schick. Sehr, sehr schick. Gut. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schick. Also ich mag halt total gerne, was er so aus diesen ganzen Monsterkämpfen macht. Es ist eigentlich, also es werden mindestens drei Monster ziemlich fies bekämpft und umgelegt. Im Endeffekt bekommt er halt den Auftrag, den Zauberer umzubringen. Und das ist halt auch so ein bisschen verworren mit, es gibt halt einen, der König ist tot und der Sohn ist jetzt der König, der ist aber eigentlich noch ein ganz kleines Kind und er ist, glaube ich, selbst noch am Zeichnen dran. Es kommt tatsächlich jedes Quartal ein Heft raus, was die gleiche Dicke hat, weil er möchte, dass die einfach abgeschlossen sind in dem, was er erzählen möchte. Was Wie viele auch, Seiten sind das ungefähr? Es sind, lass mich lügen, ich glaube fast 100. Ach, das ist also ich glaube, so ein normales Heft hat ja irgendwie so 20, 30 irgendwie. Also und das ist schon... Bringt er jetzt jedes Quartal 30 Seiten raus oder 100? Nee, irgendwas zwischen 90 und 100. Oh, okay. Das ist okay. Ja. Ist ja quasi dann doch fast wie normal, ne? So. Ja, genau. Er wollte halt nur nicht, dass es im Monat abgehackt ist, sondern er möchte einfach die... Es kommen halt 4 Hefte raus von der Dicke. Ich habe auch das Gefühl, also mich persönlich, wenn ich das jetzt, wenn mich sowas anfixen würde und ich wüsste jedes Vierteljahr, glaube ich, würde mich das dann, wenn ich das geil finde, in einen Dauer-Hype-Zustand verortern, weil ich dann immer denke, so, oh, ich habe es durchgelesen, jetzt noch ein Viertel, ja, das, ja, in den Quartal. Ja, so. Ja, ist hart, aber es ist halt so. Ja, aber es ist relativ, die sind halt relativ gut eingeteilt, die Hefte. Also bis jetzt, das erste, wo ich sage, gut, das habe ich jetzt bis da gelesen, ich weiß jetzt, er geht los und will den umbringen und ist halt ein bisschen offenes Ende, aber ist halt gut abgeschlossen. Und jetzt warte ich halt bis Dezember, dann kommt das nächste. Wie viel kostet so eine? $6. Nur? Ich hätte jetzt mehr gedacht. Das ist ja aber echt, ja, oder? Das ist aber wirklich sehr günstig. Ja. Hat das damit zu tun, dass er auf Kickstarter vielleicht so eine Finanzierung mit dabei hatte? Kann das sein? War das sehr erfolgreich? Ich glaube, da ging es nur darum, das rauszubringen überhaupt als Heft. Ah, okay. Aber dann muss seine Frau ja für immer arbeiten und er... Also. Das ist die Falle. Also ich glaube, du steigst das ziemlich schnell, was so die Realitäten des Businesses hat. Immer einen Partner, der irgendwie mehr oder zumindest einen sicheren Job hat. Und in Amerika kommt dazu, habt immer einen Partner, der krankenversichert ist und über den ihr auch krankenversichert sein könnt. Zwei Comiczeichner dürfen nie zusammen sein. Das ist die oberste Regel des Comic-Business, ja. Aber es ist mir so gefällt. Die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Naja, wir machen ja quasi Werbung jetzt für ihn und deswegen muss die Frau vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, sondern er verdient dann einfach so viel. Wie gut also, wir sind, wir machen die Welt zum Besseren. Abgeschlossen. Ich glaube, es geht, weil er hat auch ein Rick and Morty Comic gemacht. Das war das Beste bis jetzt. Cool. Das kam bei Onipress raus, oder? Richtig. Ja. Nummer 6 hat er gemacht und das ist wirklich, es ist wirklich sehr skurril und aber auch sehr schön. Ich habe aber gesagt, ich stelle nur eins vor, deswegen packe ich schnell weg. Andrew McLean. Lohnt sich auch zu folgen, so auf Tumblr oder auf Twitter oder auf Instagram und so. Das hört sich jetzt an, so schmeckt auch gut zu wild. 20 Grad warm, Nachspeise, Schokoladenpudding. Aber ich glaube, wir verlinken das alles nochmal entsprechend nach allen Möglichkeiten, oder? Genau. Ja. Schickt mir am besten die Sachen oder wir tragen das hinterher schön in ein Dokument rein und dann können wir die ganzen Links mit Kauflinks und Hintergrundinformationen soweit zur Verfügung stellen. Und, habe ich ganz vergessen, wir wollen ja auch noch eine Seite, oder sie ist jetzt sogar zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hochgeht, das haben wir nicht vergessen zu beschreiben. Wir haben, also ich sag mal so, wir haben eine Seite in petto, die zeigen wir euch aber noch nicht. Die sagen wir, also das kommt noch. Wir haben schon einiges, wir haben das YouTube-Profil fertig und wir haben das Hitbox-Profil soweit schon angefangen, aber die Seite, das ist noch, da sind die Oompa Loompas noch dran, das ein bisschen noch. Vielleicht zur zweiten Season, so Mitte nächsten Jahres. Ja. Wenn der Kickstarter gut anläuft und die 6 ja, Millionen genau. da sind, dann boah. Wenn ihr ganz viel bei Amazon kauft über unseren Tag, dann funktioniert das. Gut, okay. Noch was? Oder bist du soweit happy? Ich bin soweit happy, ich könnte es direkt nochmal lesen. Lest uns vor. Liest du häufiger Comics doppelt? Nee, eigentlich nicht. Also wenn man Hefte liest, ist es wenn man so viel liest manchmal, dann vergisst man irgendwie, was gewesen ist. Oder wenn die halt irgendwie, vielleicht die ersten drei Hefte waren nicht so spannend, das vierte geht dann los und dann denkst du so, jetzt, wie war es nochmal, dann hole ich sie nochmal raus. Aber so wirklich doppelt eigentlich noch nicht. Es kommt ja so viel immer Neues und man kann immer Neues und Neues. Man muss gar nicht doppelt lesen, weil es gibt immer alles neu und noch mehr. Und noch mehr. Und neue 5 Spider-Man-Comics, die parallel laufen. Neu ist immer besser. Ja, neu ist immer besser. Unbedingt. Gut, dann stelle ich mal meinen vor. Den habe ich auch schon mal, der könnte eventuell dem einen oder anderen, ich hatte den, meine ich, bei einem, habe ich glaube ich sogar bei einem Empfehlungsfreitag mal vorgestellt, das kann sein. Nicht beim Comic-Sabbel, und zwar wollte ich gerne Shoplifter vorstellen. Shoplifter? Ist das jetzt bei euch richtig rum? Ja. Ja. Bei mir sieht es wieder verkehrt herum aus. Das ist ja doof. Ja, Shoplifter von Michael Cho, Egmont Verlag, 15 Euro, geht um diese Dame, Corinna. Und Corinna ist, also das ist jetzt keine Geschichte, wo es darum geht, dass sie irgendwie Meisterdiebin oder so ist, sondern es geht darum, dass sie in der reichen Stadt ein städtisches, eigentlich erfülltes Leben haben könnte, arbeitet in einer Werbeagentur und man kriegt am Anfang schon so ein bisschen die gleich aufgedrückt, irgendwie irgendwas ist da komisch. Also Zeichen steht erstmal für mich erstmal ungewohnt, so von der Farbgebung. Das war für mich erstmal ein bisschen neu. Ist schon von der Farbwahl für mich was Neues, relativ nicht so detailliert. Eine Sonderfarbe. Ja, nicht so sich todesdetailverliebt. Ich mache hier nochmal eins. Weiter mag ich nämlich nicht blättern, weil ansonsten würde ich Gefahr laufen, irgendwas zu spoilern groß. Naja, und die gute Dame, die klaut. Aber die klaut nicht, weil sie es muss, sondern nur für den Thrill, für den Augenblick. Und warum? irgendwie wieder bei TikTok. Immer. Ja. Das könnten wir auch gerne als Running Gag einbauen. Ja, und es geht so ein bisschen um die Sinnentleerung. Also sprich, dass das eigentlich alles okay ist, aber sie wollte eigentlich immer was anderes machen. Sie wollte Schriftstellerin werden und irgendwie ist sie doch unzufrieden. Die Katze findet sie scheiße zu Hause. Sie findet keinen Mann und irgendwie ist alles kacke, aber eigentlich ist es auch gut und irgendwie soll sie jetzt ihren Träumen hinterherjagen oder soll sie weiter das machen, was sie halt durchbringt, aber eigentlich nicht so happy macht. Und naja, Clown ist halt auch eigentlich nicht so gut, liebe Kinder. Und eigentlich nicht so gut. Eigentlich nicht so gut. In den meisten Fällen. Es gibt durchaus Ausnahmen. Ja, wenn Ketchup, zum Beispiel, wenn kein Ketchup zu den Pommes hat, dann darf man so eine kleine Packung stehlen. Hab ich mal gemacht im Schwimmbad. Mit 12. Jetzt ist es raus. Lalü, lala. Ja, die Hauptsache ist, man ist unter 16 oder unter 14. Ja, dann darf man alles stehlen. Dann darf man klauen. Ist nicht sonderlich dick, das Ganze. Kostet dafür 15 Euro, finde ich, aber das ist tatsächlich eins, das würde ich auch nochmal lesen, wenn es so ein bisschen gesagt ist. Also ich habe das in der Bahn gelesen und musste das dann erstmal so zur Seite legen und dann erstmal so, ungeachtet dessen, was jetzt am Ende passiert, aber ich musste das erstmal sacken lassen und dann erstmal so ein bisschen überlegen, wie sehe ich das denn eigentlich. Wir haben es einer Freundin erzählt, einer, ich sag mal, Arbeitskollegin von Erbse, die eine gewisse Parallele zu der Frau hat, die Stier zwar nicht, aber da hat es was zu tun. Keine Gerüchte, Henrik. Da hat es was damit zu tun. Hier ist ihr voller Name. Es ist halt die Frage, jagst du deinen Träumen hinterher oder machst du das, was mich eigentlich glücklich macht? Und ist jetzt Clown das, was die Figur glücklich macht, oder? Nee, sie braucht das für den Thrill. Sie braucht das, um... Das ist so ein Symptom irgendwie. Ja. Es macht sie auch nicht direkt glücklich. Sie braucht es nicht, aber irgendwie ist es wie so eine Marotte. Und es sind nur kleine Sachen. Ja, also es ist halt... Kleptomanie, dann... Nee, eigentlich auch nicht. Okay. Es ist irgendwie so eine Art Kompensieren, weil, also ich fand das super subtil gut eingeflossen, einfach diese ganze Leere in der Werbeagenturenwelt. Also generell wird da halt sehr viel auch über das Thema Werbung und Außenwahrnehmung gesprochen und eben wie man dann plötzlich in diese Oberflächlichkeit rutscht und ein oberflächliches Leben und sehr viele Kommentare einfach dazu, was alles nicht echt ist. Und ja, irgendwie mir per se sind halt Werbeagenturen eh schon immer suspekt und ich glaube, jeder, der da mal gearbeitet hat oder irgendwie dieses Bohai kennt, was da gemacht wird über so pseudo-wichtige Sachen, kann sich da echt gut wiederfinden. Und es geht halt auch so ein bisschen darum, wie bewirbt man sich selbst? Also muss man sich selber bewerben? Wer ist man wirklich hinter der Fassade und so weiter? Genau. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Was ich halt bemerkenswert in dem Moment fand auch, ist, dass ich glaube, der Michael Cho er hat ja jetzt eine Frauenrolle gemacht und er hat die Rolle sehr, sehr empathisch geschrieben. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass sie dann, wie sie dargestellt ist. Und es ist nicht so mit dem Hammer irgendwie, sondern es ist sehr fein dargestellt auf ja nicht so vielen Seiten. Und ich hätte, glaube ich, sogar tatsächlich noch irgendwie mehr gerne gehabt von dem Ganzen. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, aber irgendwie dachte ich mir, ach ja, da kannst du jetzt auch nochmal, also in demselben Stil und vielleicht einer anderen Frau, oder kannst du weitermachen, das ist gut. Ja, ich finde, das ist halt so eins von den Geschichten, wo du hinterher erstmal selbst über dich nachdenkst, was du eigentlich in deinem Leben so getan hast und ob man eigentlich glücklich ist mit dem, was man tut. Also ich glaube auch, es ist tatsächlich, wenn man mit Comics anfangen möchte und auf Stories steht, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Einstieg, weil es ist nicht zu lang, es ist nicht zu groß, es ist schön anzugucken und man kommt recht schnell rein und hat es auch recht schnell durchgelesen und muss dann den Gedankenprozess erstmal durchlaufen. Also ich würde das, wenn mich einer sagt, ich möchte mit sowas gerne anfangen, glaube ich, würde ich Shoplifter tatsächlich empfehlen. Ja. Und tatsächlich finde ich auch erstaunlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch sein erster Comic. Ja. Und das ist auch das, was sie jetzt gesagt hat über, über die Leser, also quasi, dass das sehr gut zu empfehlen ist für Neulinge, finde ich, ist auch gut zu übertragen auf den Autoren. Also es ist nicht irgendwie so ein Riesenwälzer, sondern es ist einfach eine sehr gute, kompakte Geschichte, die Inhalt hat. Und damit hat er sich, glaube ich, also damit hat er, glaube ich, irgendwie was sehr schlau angestellt, weil er hat nicht direkt ein Epos gewählt, sondern einfach zu, gesagt, ja, okay, ich mache jetzt diese eine Geschichte konsequent und das finde ich sehr erstaunlich, das so als Erstlingswerk abzuliefern. Also hat mir auch gut gefallen. Ich mag noch mal kurz den Klappentext noch mal kurz vorlesen. Das ist ein Zitat aus drinne draus. Also steht jetzt nicht drauf, der und der ist der beste Comiczeichner der Welt. Das wäre langweilig, das würde ich nicht vorlesen. Und dann würde ich auch gleich übergeben an Marco. Hier steht hinten noch drauf: Ich bin kein Profi, nicht wie diese Leute mit Geheimtaschen in den Mänteln. Und ich tue es nur bei großen Ketten, niemals in Tante-Emma-Läden. Dort würde ich mich schuldig fühlen. Ich würde Menschen bestehlen. Aber diese Großfilialen, die sind doch versichert, oder? Die haben doch Budgets dafür. Nur ein paar Angestellte, die zum Mindestlohn für einen Inhaber schuften, der niemals meinen Namen erfahren wird. Das Einzige, was ich nehme, sind Zeitschriften. Da fühle ich mich nicht schlecht. Und ich tue es ja auch nicht oft. Sehr, sehr schön. Ich muss es, jetzt wo ich das gelesen habe, fällt mir ein, ich muss das wirklich nochmal lesen. So, Marco, du hast uns auch was mitgebracht. Haus raus. Ich habe auch etwas vorbereitet. Es ist warm geworden hier. Ich habe ja gesehen, dass ihr alle so etwas anspruchsvollere Comics vorgestellt habt, deswegen habe ich die Superhelden halt mal sein lassen. Du wolltest dich so rausstechen. Ein sehr anspruchsvoll, ein Wikinger, der immer Köpfe abschlägt. Das ist kunstvoll, also, er das macht. Kann. Nee, ich habe mitgebracht, ist das bei euch richtig rum? Ja. Cool. Charles Burns, X oder X, auf Englisch heißt es X'd Out. Und ist ein Werk, das nach Black Hole erschienen ist. Das kennt man vielleicht von ihm, über die amerikanische Lebensweise und so weiter. Hier geht es eher darum, man kann nicht so richtig sagen, worum es geht, weil den dritten Teil habe ich noch nicht gelesen. Es ist eher eine Geschichte über einen Typen, der irgendwann aufwacht, seine Medikamente funktionieren nicht richtig, er hat Wahnvorstellungen, Fieberträume und driftet in so eine ziemlich abgefuckte, eigenartige Welt ab und weiß halt irgendwann nicht mehr, ist das jetzt die Realität oder ist dieses Zimmer, in dem ich aufgewacht bin, die Realität? Was hat es mit seinem Vater zu tun? Da ist auch ständig so ein Mädchen und irgendwann im ersten Teil, ich hab das mal rausgesucht, kleinen Moment, spielt halt auch ein Schweinefötus eine ziemlich wichtige Rolle. Man sieht halt auch schon an den Grafiken, das ist halt ein sehr, sehr starker Strich irgendwie, das ist sehr, sehr bunt und wirkt auf eine Art fast fröhlich. Ist aber, also ich kann es echt nur als abgefuckt beschreiben, das sind Zeichnungen dabei, Bilder, da schüttelt man echt mit dem Kopf einfach. Ich habe hier noch eine. Ich finde es gut, sind, ich hab 18. Wenn in Comic-Reviews mehr das Wort abgefuckt vorkommt. Ich finde abgefuckt ist einfach manchmal das passendste Wort. Oder wir können ja abgefoxt sagen. Wow. Ja. So abgefoxt. Oh, wow. Ja, Moment, jetzt klingelt irgendwas, wo ich mal das Ding da sehe, diese Made oder was. Lass es mal so hin, genau. Eine Made ist die schreit. Das sind lauter eigenartige, krasse Bilder. Die spricht irgendeine Sprache, irgendeine. Nee, das ist. Okay. Wer hat jetzt seinen neuen Avatar gefunden hier? Das sind einfach unglaublich auf eine Art schöne, aber auch verstörende Bilder, die da zusammenkommen. Hier sieht man auch irgendwie seinen Vater, der da auch eine Rolle spielt. Und das ist, glaube ich. Also ich hoffe so ein bisschen, dass im dritten Band, der ist jetzt schon erschienen bei Reprodukt, auf Englisch schon vielleicht vorher, ich hoffe mit dem dritten Band, dass es eine ziemlich krasse Auflösung gibt, wo dann alle Schnüre so ein bisschen zusammenlaufen. Also das ist jetzt der erste Band, es gibt der zweite erschien schon, der hieß Die Kolonie. Und im dritten sollte dann die Auflösung kommen. Man kann es schon so ein bisschen erahnen, das ist so ein bisschen Rätselraten, aber am Ende sind es dann wirklich auch die Zeichnungen, die einfach irgendwie immer so das macht einfach Spaß, es anzugucken. Wenn man so ein bisschen auf abgefahrene Sachen steht, dann ist es einfach schön, mal was so Abgefucktes zu sehen. Ja, also er hat auch ein bisschen an tatsächlich an Tim und Struppi. Oder? Das ist richtig. Stimmt, das stimmt. Über Tim und Struppi war ich nämlich vorhin auch. Ich dachte so, ich wollte es jetzt nicht sagen und mich dann gleich wieder als totaler Nappe outen. Nee, aber gar nicht. So. Vergleich das mal gut. Hier sieht man es gleich auf der ersten Seite, das ist so ja. Irgendwie. Ach so, ja, total. Ja, die macht da halt gerade auf. Und, ne, wo bin ich? Ja, das ist noch in der Wand. Geh ich mal durch. Okay. Ich bin halt erstaunt, weil sein Zeichenstil bei Black Hole war ja durchaus eigentlich echt anderer. Also sehr viele, Schraffuren, die jetzt alles irgendwie so ein bisschen künstlich haben wirken lassen. Und das wirkt jetzt tatsächlich sehr viel offener. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Trick, weil die Welt, in der da eintaucht, die ist schon ziemlich fremdartig. Da passieren halt Dinge, die man als Außenstehender jetzt nicht so richtig nachvollziehen kann. Man zieht sich da eine Made raus, bis die schreit. Und da sind irgendwelche Wesen, die irgendwie miteinander reden. Keiner weiß, was soll das? Was passiert hier? Denn, ach so, ein ganz wichtiges Element ist auch immer noch dieses, auf dem Cover hier, dieses Riesenei. Das ist echt total Tim und Struppi-mäßig. Oder? Wobei das Cover jetzt auch erstmal drauf zu schließen ist, dass es irgendwie der X-Apokalypse Ding, die Novel-Comic-Dings ist, oder? Meinst du Rise Last Man? Nee. Ja, wenn ich das Comic so sehe, also das Cover einfach nur, dann denke ich, dann hätte ich, wenn ich das gesehen habe, dachte, ah, das ist jetzt irgendwie so eine apokalyptische Geschichte oder was? Oder wie? Ja, ich glaube, das ist generell so dieses Thema des ganzen Comics, was es da so ein bisschen durchzieht, ne? Also Zerstörung, auch so ein bisschen Symbole für Fruchtbarkeit, die dann aber auch wieder zerstört werden. Ich glaube, das ist eher so ein persönliches Drama von diesem Typen, der versucht, irgendwelche krassen Erlebnisse zu verarbeiten und sich dadurch in diese Welt flüchtet. Also passiert ganz viel auf so einer Metaebene, die einem nur nicht so präsentiert wird. Genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr symbolbehaftet. Und im zweiten Teil, also die Kolonie. Ich muss das mal richtig kurz vorstellen. Das möchte ich auch mal sehen. Oh, wie gut Toni mal vorbereitet ist, ne? Ja, echt. Ja, das war nicht gerade. Google, Tim und Struppi, Ei. Aber es ist sogar das gleiche Muster quasi, auf dem Ei wie auf dem Pilz. Ja. Sache, war. So irgendwie so ein Meteorit, der runterkommt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wachsen so eine Pilze, bis die platzen, glaube ich. Okay, aber wir haben ja keinen Hund, glaube ich. Wir haben eher so eine Katze. Ist das denn so eine Art Geschichten zu erzählen, so eine David Lynch-artige Erzählweise, wo du das einfach alles auf dich einwirken lässt und am Ende wunderst du dich darüber, dass du dich ganz komisch fühlst? Das beschreibt es ziemlich gut. Also den ersten Band habe ich wirklich gelesen, ich bin da mit relativ geringen Erwartungen rangegangen. Weil ich halt auch überhaupt nicht, wie Hannig schon sagte, ich habe da was ganz anderes erwartet und dachte so ab den ersten paar Seiten, okay, das wird jetzt nichts, das wird nicht erfüllt, ich guck was, ich denke was anderes dabei. Habe es auf mich wirken lassen, dann gab es halt verschiedene Szenen, die einfach spaßig oder krass, also wenn man halt einen gewissen derben Humor hat, dann findet man das witzig, wenn man ein bisschen zart gesaltet ist, findet man es vielleicht eher abstoßend. Ja, es ist schwierig. Nach dem ersten Band wusste man gar nicht, wohin mit sich, also was soll das, was ist da das Ziel eigentlich. Nach dem zweiten hat man schon so eine Ahnung, wo es hinlaufen könnte. Und nach dem dritten hoffe ich, völlig falsch gelegen zu haben, und es war noch was ganz anderes. Und ich glaube, die Chance ist echt da. Also der erste Band funktioniert auch gut für sich alleine, aber man möchte noch den zweiten haben. So. Achso, für Henrik ist ja der Preis immer so wichtig, weil er das gerne bewerten möchte. 18 Euro bei Reprodukt. Was heißt wichtig? Ich nehme es halt mit, ne? Nee, das finde ich ein gutes Argument, weil ich habe auch oft das Gespräch, ich gehe ja auch Hefte kaufen in einen Laden und wurde dann gefragt, was kostet denn so ein Heft? Na, so 3 Dollar, 4 Dollar, so. Ach, das ist ja gar nicht so teuer, ne? Ist ja schon ein günstiges Hobby. Ja, und dann hast du halt irgendwie... Oh ja. Naja. Ja, man kauft ja nicht nur eins, man kauft ja auch gerne mal 10... Ja, das noch diese Grabbelkiste. Die Qualität, das ist auch so eine Argumentationskette, die ich bei Spielen halt häufig kenne. Und da muss ich sagen, es kommt nicht darauf an, wie groß, wie lang das ganze Comic oder das Medium ist oder so, sondern wie gut du in der Zeit belustigst wurdest. Also das natürlich kann das pro Seite dann rechnen, aber das kann es ja auch nicht, ich kann daraus ja nicht so eine Statistik machen, kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also muss ich das Gesamtwerk an sich sehen und auch, dass ich jemanden unterstütze damit, wenn ich das kaufe. Ja, vor allem, ich finde wichtig, ich weiß nicht, ich meine, es ist ja nicht nur so, als ob das jetzt ein geschriebenes Wort ist oder so, sondern da sind ja wirklich Künstler am Werk, die da was malen und was richtig, richtig Tolles schaffen. Also da kann man ruhig Geld für ausgeben, finde ich. Richtig. Finde ich nicht schlimm. Ja, für mich zählt halt immer so der Eindruck, den es hinterlässt. Also es gibt halt 100 Seiten Comics, die lege ich weg und denke nie wieder drüber nach. Und dann gibt es 20 Seiten Comics, wo ich dann irgendwie noch Jahre später drüber nachdenke und die irgendwie sich so ins Gehirn geschlichen haben. Ich sehe es immer unter dem Gesichtspunkt, das ist halt ein Hobby. Und dafür macht man sich ja in seiner Zeit Platz für. Dann kann man sich auch in seiner Geldbörse ein bisschen Platz für schaffen. Da möchte man eigentlich nicht drüber nachdenken, was das jetzt wert, sondern ja, wirklich hat es mir Spaß gemacht. Ist das ein Hobby, was mich glücklich macht oder ausgleicht oder ja, was einen auch inspiriert oder so. Ja, genau. Gut. Ja, ich kann diesen Comic empfehlen. Aber jetzt nicht gerade als Einstieg, also dann eher was für jemanden, der schon so ein bisschen crazy Geschichten gelesen hat. Genau, würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Aber andererseits kann es ja auch Spaß machen, so ein bisschen überwältigt zu werden. Ne? Also das ist durchaus. Ja, durchaus. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Filmen. Also wenn ich gefragt werde, so was, was man so lesen könnte, ich fange gerade an, was kannst du mir denn empfehlen? Dann frage ich immer, was guckst du für Serien oder Filme? Das ist so geschmackstechnisch relativ nah und da ist David Lynch schon passend. Den würdest du vielleicht ja auch nicht immer Anfängern empfehlen, so dass du dann sagen würdest, so, okay, du magst Abenteuerfilme, probier mal Eraserhead. Den wollte ich gerade bringen, genau. Magst du die Gestalten gehen heizen und tanzen? Ja, dann hätte ich als nächstes in der Runde einmal Erbse mit ihrer, sie guckt schon so ängstlich ihrer Comic-Empfehlung. Eigentlich war auch was anderes geplant. Bitte? Was? Sarah hat irgendwas gesagt, das habe ich nicht verstanden. Hallo? Ach so, das ist schon so lange her. Ich habe gerade so ein Echo entdeckt und so, da habe ich jetzt alles vergessen. Egal. Ist nicht schlimm. Ja, man hat dich nur nicht verstanden, aber du hast anscheinend dann ja nichts Wichtiges gesagt. Nee, ich glaube nicht. Wenn ich selber vergessen habe, ist das kein gutes Zeichen. Ja, also ich habe mir, es war übrigens sehr, sehr schwierig, wie für euch alle wahrscheinlich auch, ein Buch rauszusuchen, also einen Comic rauszusuchen, den man jetzt vorstellt. Was, Toni, für dich war es nicht schwierig? Nee, das diesmal nicht. Echt? Krass, okay. Ja, aber ich habe es irgendwie auch gerade erst gelesen, deswegen habe ich gedacht, das muss jetzt raus. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch eins ausgesucht, was ich erst vor kurzem gelesen habe, weil das einfach jetzt noch so frisch in meinem Kopf drin ist. Und ich habe mir Beautiful Darkness ausgesucht. Tada! Würde nicht so viel bewegen, einfach mal... Oh ja, im Deutschen heißt der Jenseits, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ist der überhaupt schon auf Deutsch erschienen? Ja, der ist auch, jetzt bin ich hier auch hier so im Werbesprechmodus, er ist auch bei Reprodukt erschienen, glaube, unter dem Titel Jenseits. Und ich habe ihn auch gelesen und er hat mich auch verstört, aber das wird erklären. So. Ja, also erstmal ist er unter anderem von einem Comiczeichnerpaar gemacht worden. Wow. Ja, zwei Comiczeichner, die so zusammen sind und Comics veröffentlichen. Wie machen die das bloß mit ihrer Krankenkasse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Sie sind Franzosen, da ist das alles nochmal anders, oder? Ja, das sind Franzosen, ja. Okay. Das ist, ja, ich weiß leider nicht, wie die ausgesprochen werden. Das ist ein bisschen traurig, aber also, hier, Kiras Kurt oder so, das ist dieses Comiczeichnerpaar. Die haben also sich einen Namen zusammen ausgesucht. Ah, ach so. Und Fabian Fellmann hat mitgeschrieben. Er wird immer als Autor genannt davon, dabei stimmt das gar nicht. Das finde ich ganz interessant. Und er selbst ist im Internet auch unterwegs und schreibt überall drunter, dass er das gar nicht alleine geschrieben hat und dass das immer nur gesagt wird. In Wirklichkeit hat das nämlich die Frau hat die Story geschrieben, die zu diesem Zeichnerpaar gehört. Wie heißt die? Keine Ahnung. Frau Keras-Kött oder so vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Frau Köth. Frau Köth. Ja, also auf jeden Fall es ist ein Buch, was ziemlich farbenfroh gemacht ist, mit Wassermalfarben so ein bisschen. Und das hier auf dem Cover ist die Prinzessin Aurora. Und um die geht es ja auch hauptsächlich in der Geschichte. Die begleitet man. Die Geschichte fängt an. Sie ist damit beschäftigt, sich gerade auszusuchen, was sie für ein Kleid anziehen soll, weil sie ihren Prinzen treffen möchte. Das sieht man hier. Sieht man das? Ja, du musst es nur ruhig halten, dann kann man den Zeichenstil soweit erkennen. Die Schrift jetzt nicht, aber man kann den Zeichenstil soweit sehen. Okay, aber also das fängt halt wirklich an wie so ein typisches Märchen, finde ich, und alles ist noch gut und so, aber die Welt, in der sie wohnt, bricht in den ersten zwei Seiten so langsam auseinander und sie und ihr Hofstaat flüchten aus diesem Haus, was aber eigentlich ein totes Mädchen ist. Das ist seltsam, ich weiß, aber ich zeige euch das. Das ist quasi die Ausgangssituation. Diese kleinen, glücklichen, lustigen Leute wohnen in einem jungen Mädchen, was gerade gestorben ist. Ja, ich weiß. Ich gehe immer super mit der Welt. Das ist dann die Horrorversion von, wie heißt es, diesen Zeichentrickfilm, den wir alle früher gesehen haben, wo der Körper erklärt wird. Wie heißt es nochmal? Es war einmal das Leben. Ja, es war einmal das Leben in Böse. Ja, aber nee, die flüchten ja jetzt aus der Leiche und Prinzessin Aurora und ihr Hofstaat müssen sich durch die Wildnis schlagen. Sind die Maden oder? Nein, das sind Mensch, aber das kann kommt Maden vor. Das stimmt, ganz viele sogar. Es sind Ach, das war das Thema für dieses. Ach, habe ich ja, Maden. Ja. Also sind alles ganz viele kleine, lustige, nett aussehende Gestalten. Und es ist aber so, dass man schnell merkt, also dieser Kontrast ist wunderschön zu dieser heilen Welt, rein visuell jetzt gesehen, aber zu den, ja, im Kontrast zu den Handlungen, die diese kleinen Menschen oder ja, Menschen Anführungszeichen machen, denn die sind äußerst brutal. Und die sind so unverfroren, also die kennen keine Sitte, die kennen keine Moral und Geiz und Gier und Eifersucht sind ein ganz großes Thema. Und das ist ein bisschen wie The Walking Dead, oder? Also ja, es ist wie The Walking Dead. In einer Kinderleiche. ja, es ist halt extrem brutal und irgendwie fies. Die bringen sich auch zum Teil gegenseitig um, aus so ganz banalen Gründen, die man selbst jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen kann als normaler, gesunder Mensch. ja, ich will das Ende ja nicht verraten, aber es ist so, dass man zurückbleibt mit so einem ganz beklemmenden Gefühl und erstmal drüber nachdenken muss, was möchten mir die Leute damit jetzt sagen? Und es gibt ziemlich viele Dinge, die man rein interpretieren kann. Das ist total schön, weil es einerseits könnten diese Figuren zum Beispiel die einzelnen Aspekte des kleinen Mädchens sein und dann kann man noch rätseln, wie ist dieses Mädchen denn überhaupt gestorben? Und auch das, was Prinzessin Aurora erlebt und ihre Entwicklung bis zum Schluss, das hat sowas von sich der Vaterherrschaft entziehen, dann aber auch wieder vielleicht nicht so, ich will ja nicht verraten, aber ja, und dann hat es auch viel damit zu tun, dass man äußerlich immer so einen Schein bewahrt, total nett ist, obwohl man sich gar nicht so fühlt. Und diese Figuren, die tragen das nach außen. Also die haben halt diese Maske nicht auf, wenn die untereinander sind, sondern die lassen das alles raus, obwohl sie so nett aussehen. Und es bleibt halt extrem viel Platz, um sich selber Gedanken darüber zu machen. Und man merkt das vielleicht schon. Also ich entdecke auch immer wieder neue Dinge, wenn ich das angucke. Und das ist einfach wundervoll. Kauft es euch. Es kostet $23. Ich fand es tatsächlich genauso. Also am Ende, ich weiß noch ganz genau, ich habe das zugeschlagen und dachte so, okay, ja. Okay, okay. Und es ist ganz schön grausam, es ist brutal. Ja, ich kann ja vielleicht mal eine Stelle, die erste vielleicht oder so zeigen, wo was Brutales passiert. damit man sich das so ein bisschen, wo ist es denn, vorstellen kann, wie das dann, ein Moment, oh, hier, wenn wir wieder beim Thema Maden sind. Schön langsam. Ah. Ekelhaft. Ist es immer so niedlich gezeichnet? Also auch so, ja. Eine, so eine freundliche? Ja. War für ja. Kinder ist es eher nichts. So. Natürlich. Auf gar keinen Fall. Einmal so einschmuggeln, wenn wieder Leute kommen und sagen, oh, schöne Kindercomics, das ist so Kinderkram. Ja. Dann kann man ja, das... Ja. Das wirkt auch erstmal so, ne? So dann werden sie sofort erwachsen. Genau. Nicht das Mädchen, bald. Das will nur schlecht. Das ist ja schon gemein, ne? So erst so, so vom Einband her so niedlich und dann kaufen die Eltern ihren Kindern irgendwie einen Comic, weil sie es so mögen und dann. Das könnte wirklich ja. Passiert sein, überleg mal. Das könnte echt passieren. Damals, als wir alle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir ihn alle gesehen haben, aber den Zeichentrickfilm Fehlidee, darf man das jetzt überhaupt noch sagen, wo noch dieser. Aber die haben meine Eltern mir auch auf Videokassette aufgenommen, weil die dachten, Zeichentrick gleich, das ist für Kinder. Und ich saß dahinter total traumatisiert. Ja, Watership Down ist auch so ein gutes Beispiel. Ja, das ist ein Schieber, ne? Letzte Glühwürmchen. Ach man, hör auf jetzt. Ja. Das war zu hart. Ach nee. Ja, wobei ja, die sind ja immer noch so Kinderstoff, also trotz ihrer ja. Härte. Und das würde ich jetzt vielleicht eine Einordnung vielleicht total, ich würde eine Einordnung vermeiden. Das ist schon ja. Etwas, wo man sich drauf einlassen muss und dann ist es halt was zum dran knabbern. Aber in der Tat. Dann haben wir ja schön einige unterschiedliche schon mal im Portfolio. Aber Sarah hat ihr noch nicht vorgestellt. Ich wollte gerade fragen, ob du noch irgendwas hast, okay. Was du noch dazu sagen wolltest. Oder ob du so weit durch bist. Nicht so direkt, außer dass es zum Beispiel als Anti-Märchen betitelt wird. Und das stimmt ganz genau, weil am Anfang denkt man sich so, ja, das hat ja wirklich was Märchenartiges, Prinzessin Aurora und so. Und ja, aber es entwickelt sich halt alles anders, als man am Anfang denkt. Es ist, ja, es ist echt grausam. Was für Scheiß, Mann. So viele Wendungen. Wendungen sind mal gut. Gut, ja, Sarah, dann bist du die Letzte im Grunde mit der Vorstellung, dann hauen sie mal raus. Ich haue raus und haue euch das erstmal ins Gesicht. Oh, oh. Mein Comic... Schön in Ruhe dann so halten, weil deine Verbindung ist gerade nicht so gut. Oh nein. Ein Sommer ja, am See. Ja. Genau. Ein Sommer am See von Gillian und Mariko Tamaki. Ist erschienen bei Reprodukt und heißt auf Englisch, glaube ich, This One Summer. Und hat dieses Jahr ganz viele Preise auch abgeräumt, Eisner Awards und so. Und es ist tatsächlich ein sehr dickes Buch. Man kann das böse Graphic Novel Wort darauf anwenden. Genau. Und es ist ein Comic für mich in der Qualität, den man irgendwie schwer findet. Es geht um ein junges Mädchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich suche jetzt mal hier irgendwie so eine exemplarische Seite. Es geht um ein junges Mädchen und Sommerferien. Sie fährt schwierig. Immer mit ihr... War das schwierig zu sehen, ist das Problem. Also müssen wir sonst nochmal einen Screenshot nochmal nachliefern vielleicht. Okay. Aber es wird immer besser, umso länger du ganz still hältst, finde ich. Okay. Die Verbindung ist super. Die Verbindung ist halt nur gerade eben bei dir ein bisschen schwach, deswegen. Aber wir liefern sonst noch mal Bilder nochmal nach. Die verlinken okay. Ja alles. Da kann man ja selber. Naja, es geht auf jeden Fall um dieses junge Mädchen, Rose, die mit ihren Eltern so gut wie jeden Sommer an dieses Haus am See fährt. Und dort verbringt sie halt ihren Sommer und trifft zum Beispiel auch auf ihre Ferienfreundin, die sie dort seit Jahren immer wieder sieht. Und es ist, also wir verbringen dann als Leser quasi einen Sommer mit den beiden. Und es ist im Groben gesagt halt ein Comic übers Erwachsenwerden. Also es ist mal wieder so, dass... Hey. Yay, das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Ja, bei mir auch. Yeah. Ja, es ist ja auch so, dass da immer sehr viel passiert und gerade das ist halt auch, das zeichnet diesen Comic halt aus. Es geht so ein bisschen um diese Momente, die einen formen und das sind jetzt nicht unbedingt Momente, die sehr actionreich sind oder dass irgendwie extrem viel Mysteriöses passiert, sondern es ist einfach, dass sich die Wahrnehmung auf dieses Erwachsenwerden ändert. Also die beiden Mädchen turnen halt immer in diesem Dorf herum und sie bekommen halt auch die etwas älteren Jugendlichen mit und kriegen halt auch am Rande mit, was da alles abgeht an Beziehungskonflikten, an irgendwie, wie die Jugendlichen eben so miteinander reden, dass die eben auch sehr viel, ja, dass Sex zum Beispiel ein Thema ist. Und das ist für die beiden halt gerade noch so, also es keimt so auf als langsames Interesse, bei der einen mehr als bei der anderen. Gleichzeitig gibt es halt auch den Plot der Eltern, also in diesem Jahr ist halt die Mutter von Rose verstört und sie kann sich irgendwie nicht auf die Ferien einlassen und sie entfremdet sich von ihrer Familie. Und es gibt also jede Menge Momente, die in ihrer Ruhe halt Kraft vermitteln, also die halt sehr, sehr stark rüberkommen, sehr gefühlvoll. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht irgendwie besonders traurig oder sowas. Es ist jetzt nichts, wo man, keine Tragödie, die sich entfaltet, sondern es gibt halt auch wie im wahren Leben eben auch sehr viele lustige Momente. Sie gucken halt Horrorfilme, die sie eigentlich natürlich gar nicht vertragen, also als Mutprobe sozusagen und dann stellen sie fest, dass sie da doch irgendwie Albträume von bekommen. Und es sind ganz viele kleine Momente und ganz viele neue Beobachtungen und man findet sich halt wieder so in seine Pubertät hineinversetzt. Es geht letztendlich sehr viel auch um Sex und Geschlechterfragen und was ist das überhaupt alles und diese ganzen Fragen, die man sich anfängt zu stellen und es hinterlässt einfach ein sehr schönes Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Jenseits, dass man dann den Buchdeckel zuklappt und sagt so, was war das jetzt? Ich bin verstört. Sondern es ist eher so ein Gefühl wie bei Stand By Me, so dieses, das ist jetzt der Abschied einer Ära und zwar der Kindheit und es fängt jetzt was Neues an. Und da kann sich wahrscheinlich jeder von uns auch ein Stück weit mit identifizieren. Also, wenn wir es bis hierhin geschafft haben, dann sollten wir das. Ja. Wenn Tommy sich noch erinnern kann. Lang, lange ist lange. Ja, das klingt total toll. Entschuldige, nee, bitte. Nee, sag du ruhig. Du hast ja eine Frage. Ich habe eine Frage, ja. Ist es ein Buch, was du eher einem Erwachsenen in die Hand geben würdest, um über seine Vergangenheit nachzudenken oder eher einem Heranwachsenden, um über die Zukunft nachzudenken oder dafür gewaffnet zu sein? Ich wage zu behaupten, aus meiner eigenen Perspektive, dass man das als Erwachsener, es ist schwierig zu sagen, ich glaube, man liest es dann einfach komplett anders. Es gibt halt Leute, die haben auch kritisch angemerkt, so, das ist aber kein Comic für Kinder und so, weil da fallen auch schlimme Wörter und außerdem geht es da auch um so harte Sachen wie ungewollte Schwangerschaften und irgendwelche... Okay. Was ist gerade für Jugendliche eigentlich wichtig, oder? Ja, genau. Und ich würde halt sagen, dass es für Jugendliche absolut geeignet ist und die lesen das dann einfach mit einem komplett anderen Blick als jemand, der diese Zeit schon überstanden hat. Welche schlimmen Wörter kommen da vor? Ja, also stimmt... ich weiß, dass halt zum Beispiel, wer ist eine Schlampe zum Beispiel? Es gibt tatsächlich eine Diskussion darüber, dass eine Erziehungsberechtigte mitbekommt, wie eins der Mädchen ein anderes Mädchen als Schlampe bezeichnet. Und dann gibt es halt eine Diskussion darüber, einfach, was macht jemanden zur Schlampe und was hat diese andere Person gedacht, als sie das gesagt hat und... einfach auch die Vorstellung von diesen beiden jungen Mädchen, die noch nicht so richtig wissen, wovon sie reden, wenn sie zum Beispiel Schlampe sagen oder über ungewollte Schwangerschaften reden. Und da gibt es halt ganz viel einfach zum drüber nachdenken aus verschiedenen Aspekten. Also ich glaube halt, man kann sich sehr wohl in diese Geschichte als Erwachsener hineinversetzen und diesen Plot verfolgen, als auch den der Mädchen. Also ich glaube, mich hätte das als junges Mädchen interessiert. Klingt jetzt auch sehr interessant. Also ich glaube, dass wir brauchen ein neues Regal, Erbse. Also ich glaube, wenn euch Anjas Ghost zum Beispiel auch im gefallen hat, dann würde euch der auch gefallen. Er bietet halt auch sehr viel Raum für sehr viele lange Seiten, die einfach nur sich auf die Atmosphäre konzentrieren. Also zum Beispiel das Untertauchen ins Meer, das dauert dann halt vielleicht wie bei einem Manga, bei einem Autorennen-Manga, so 10 Seiten Autofahrt. So ist das halt irgendwie ja so ein ganz ruhiges Abgleiten, was natürlich dann auch so, naja, so einen symbolischen Wert hat. Aber dabei ist es halt auch leicht. Also es ist nicht irgendwie jetzt verkrampft, oh mein Gott, achtet auf diese symbolische Aussagen oder so. Und das hat mich eigentlich so überzeugt. So ein bisschen von der Stimmung her nach, wie ist denn das, hast du auch, ja, dieses Fun Home? Ach so, okay, ja, Fun Home fand ich tatsächlich noch sehr viel ernster und schwerer. Ja, also das, okay. Das stimmt überhaupt nicht, was da im, der Titel hat irgendwie Falsches versprochen. Das ist ja, es wird relativ schnell klar, warum es so heißt. Ja, nee, da ist Sommer am See leichter. Also das ist zum Glück so, weil ich glaube, nochmal Fun Home hätte ich nicht vertragen. Nee, es ist ein super Comic, aber es ist halt einfach so, oh. Das überrascht ein bisschen die Schwere, ja. Mir fehlt ja gerade auf, man müsste, es fehlt ein Life is Strange-Comic. Wo du gerade bei Schwere warst und so. Ist ja jetzt schon, ja. Da wollen wir mal nicht drüber reden, ich habe es noch nicht gespielt. A Tale from Arcadia Bay reicht ja. Das stimmt. Wobei ich glaube, dass sie das richtige Medium gefunden haben für die Geschichte, die sie erzählen wollten. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube auch nicht, dass ich das in Comicform so gut gefunden hätte. Nee, ich denke gerade an Spin-offs, aber wie gesagt, das ist wieder auch was für eine andere Runde. Lass uns nicht darüber reden, ich weine gleich wieder. Ist das eigentlich biografisch oder autobiografisch, der Comic, Sarah? Nein, ist es nicht. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, sind das Cousinen? Das muss ich jetzt gerade mal lesen. Auf jeden Fall haben die schon mal zusammen gearbeitet. Okay. Kanadierinnen, glaube ich. Ja, die sind, genau, das ist ihre Cousine und die haben schon mal zusammen gearbeitet. Was war deine Frage? Ist der autobiografisch ins eigene? Nee, ist es nicht. Okay. Ich glaube, das ist halt, es kommt einem so vor, aber das geht, glaube ich, einfach einem nur so, weil das so ehrliche Gefühle sind. Also es ist jetzt etwas, jemand, der die Pubertät überlebt hat, besonders als Mädchen, der kann sich da super reinversetzen. Ich bin mir sicher, dass das halt irgendwie von authentischen Gefühlen getragen wurde. Jedenfalls haben sie nicht gesagt, dass es autobiografisch ist. Ich bin gespannt. Also das würde ich auch gerne noch lesen. Das klingt wirklich gut, ja. Schönes Weihnachtsgeschenk bestimmt. Ja, ja. Genau, also genau, Preis und so. Ja, der Preis aber. Es ist halt leider echt eine Bombe. Also, es kostet 29 Euro. Oh, ich habe jetzt bei 40. Ich war schon bei 40. Oh, okay. Dann ist es ja noch, dann ist es ja noch okay. Es ist halt ein Softcover. Und ja, es ist halt auch in einer, so ähnlich wie bei Shoplifter, nur monochrom in einer Sonderfarbe gehalten und so. Könnt ihr das jetzt sehen oder ist es immer noch so rauschend? Ja, es ist nicht so. Ist nicht schlecht. Wo ist es denn erschienen? Aber ja, ich kann es nur empfehlen als Weihnachtsgeschenk. Das ist echt, also man muss da auch eine Weile dran lesen. Wo ist es erschienen? Hat mir besser bei wem ist es erschienen, hat Marco vorhin gefragt? Ja. Bei Reprodukt. Achso, ach, natürlich. Natürlich. Halt Reprodukt. Also das fällt sogar mir schon als Neuling auf, dass das darüber sein muss. Und kann man einmal Versand bezahlen, dann hat man alle Tipps durch, Ja. außer Genau. Antoni. Auch bei Quint. Der muss immer aus der Reihe tanzen. Ja, aber er hatte wirklich einen Comic gewählt, der komplett anders ist als die wir ausgesucht haben. Stimmt. Aber das Ja. spiegelt ja auch unsere Expertise dann ja auch irgendwo da. Dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben, jeder liest anders, jeder interessiert sich für andere Sachen, ist von anderen Geschichten soweit, kann sich da mittreiben lassen. Und deswegen sind so Comic-Vorstellungen ja auch eine tolle Sache dann immer. Man muss ja auch bedenken, wenn man dasselbe jetzt machen würde für jeder stellt seinen Lieblingsfilm vor, was da dann irgendwie zusammenkommen würde. Bud Spencer, David Lynch. Ja, ich meine, man mag ja nicht nur eine Sorte von Film und deswegen es gibt so viele Comics, so viele unterschiedliche Sorten. Also da jetzt zu sagen, wir hätten einen und denselben Typ. Das wäre fast sogar sehr unwahrscheinlich. Stimmt. Gut, wolltest du noch was zum Comic sagen? Oder bist du soweit auch mit deiner Empfehlung soweit durch? Sarah. Ja, Entschuldigung, ihr habt immer manchmal so ein Lag und ein Echo und dann fällt was aus und dann kriege ich das nicht mit. Glaube, Sarah ist fertig. Ja, ich glaube auch. Ich Ja. lache, weil ich euch wieder nicht gehört habe. Geil. Ja, dann haben wir unsere Comic-Empfehlungen für heute soweit durch. Das wird bestimmt auch noch eine Rubrik sein, die wir gerne mal wieder hervorziehen. Und dann auch vielleicht gerne mal mehr als eine Vorstellung oder vielleicht mal mit einer bestimmten Gewichtung. Das haben wir ja schon in der Themenliste soweit kurz angeschnitten. Ja, dann habe ich als letzten Punkt noch stehen, was ist denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Nachdem wir jetzt ja quasi unsere Vorstellungsrunde und unseren ersten Comic-Empfehlungen gebracht haben, ja, die Füchse setzen sich jetzt eigentlich. Ich möchte euch immer Füchse nennen, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich nenne euch jetzt Ja, immer mach ich Füchse auch. als Teammitglieder. Man muss sich jetzt zusammensetzen und gucken, was produzieren wir mit wem. Weil wir ja gesagt haben, wir sind alle so ein bisschen von der Zeit her natürlich eingebunden. Aber wir gucken einfach mal, wenn wir zwei oder drei Leute zusammenkriegen. Deswegen eine volle Runde wird es wahrscheinlich eher selten geben. Aber wenn wir noch zwei, drei Leute immer jeweils haben, dann ist jeder soweit dazu befähigt, Live-Runden zu starten oder zu sagen, wir nehmen ein paar Folgen auf und die knüppeln wir dann hoch. Die werden dann auch über den Twitter-Kanal @TokTokFox soweit verbreitet, beziehungsweise über die Teammitglieder ja sowieso. Und ja, mal gucken, was noch alles so passiert. Das richtet sich natürlich jetzt auch danach, was jetzt die Zuschauer, also ihr so von dieser ersten Folge, was ihr fandet, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, ob ihr sagt, oh, mit der Technik, da geht doch noch bestimmt was, wie ist das denn in Zukunft? Oder ihr habt bestimmte Themenwünsche, wo ihr sagt, ach ja, das wäre so schön und da hat noch nie jemand drüber gesprochen. Oder ihr habt Gäste, die ihr unbedingt gerne mal sehen wollt, wo ihr sagt, Mensch, den würde ich mal gerne in so einer Runde irgendwie mal von der anderen Seite mal kennenlernen oder dass der vielleicht auch nochmal Comic-Empfehlungen abseits vom eigens produzierten nochmal mitbringt. Ja, wir halten uns das so ein bisschen offen, wollen jetzt gerne ein bisschen was produzieren in nicht ganz, ja, nicht in regelmäßigen Abständen, aber wir wollen. Ja, wir wollen. Yes, we can. Oh, Och, wir können es doch. jetzt wie warnt. das ist doch schon Machen wir ein. eigentlich Stan Lee-Cameos auch? Wenn du den einbinden kannst, können wir Okay. das gerne machen. Du musst von oben musst du so einen Zipper haben, wo du den dann nur ziehst und dann fällt er runter. Oh Ich ja. habe leider keinen Stan Lee-Schrein im Wohnzimmer. Aber ja, hätte man Ja. nicht verraten sollen, wäre schön gewesen. Ja, nächstes Mal. Aber ja, wir sind sehr, sehr von euch abhängig jetzt, auch von euren Meinungen und von dem, was ihr jetzt von der ganzen Show haltet, damit wir das vielleicht auch so ein bisschen in Richtung der Zuschauer entwickeln können. Ich freue mich persönlich auch sehr, sehr drauf, wenn wir eine Live-Runde haben, dass wir dann die Zuschauerbeteiligung direkt im Chat daneben haben. Wir haben auch überlegt, ob wir das über Hangouts machen, über diese Live-Hangouts, aber das macht alles nicht so Sinn. Der Toni reibt sich schon die Augen, deswegen würde ich Musste sagen. gerade fast niesen. Ach Oder so. weint. Das ist so schön. Aber hast du am letzten Gewürm nicht mehr gedacht, Jana? Gut, meine lieben Leute, habt ihr denn noch irgendwas, was ich vergessen habe? Wo ihr sagt, Mensch, das muss noch unbedingt rein in die erste Sendung. Oder wer muss raus? Oder raus geht nichts mehr. Raus geht nichts mehr. Wer ist der Maulwurf? Ja, gut. Nee. Nö, ach, wenn ihr nichts mehr habt, dann haben wir doch schon. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich mich ja. Auch. Oh, ja. Wir machen Lassen alles wir uns anders. Überraschen. Wir machen alles 2016 anders. 2016 geht es weiter. Und dann ja, vielleicht muss dann Sarah auch nicht mehr alles anzünden. Vielleicht muss sie noch die Hälfte anzünden. Hm. Die andere Hälfte mache ich dann. Ja. Genau. Einmal Norddeutschland, einmal Süddeutschland. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir die erste Folge soweit zu. Wir sind fast genau auf 90 Minuten sogar gekommen. Und jetzt. Wenn ihr wüsstet, wie lange wir hier schon sitzen. So eine Pilotfolge produzieren ist echt schwierig. Dafür du hast diesmal unverkrampft. Ich brauche echt diese Soundmaschine, denn zumindest so ein Badum-tsch, zumindest das. Gut. Dann soweit euch noch einen schönen Abend. Wir hoffen euch bald auf. Danke. Sehr gerne. Bald auch wieder begrüßen zu können. Und jetzt haben wir eigentlich alle noch eine Aufgabe, und zwar müssen wir jetzt zu dem Outro ausrasten. Bitteschön und auf Wiedersehen, bis bald. Ausrasten? Tschüss. Ich kann gerne ausrasten. Winken wir echt zum Abschied, das ist blöd. Ich raste gleich aus. Ja, wir winken. Also eigentlich sollte jetzt eigentlich sollte die das Outro gerade im Spielen, das tut's aber nicht, aber das tut's jetzt bestimmt und dann könnt ihr ausrasten. Dann raste ich jetzt ja umsonst. Jetzt. Ich hätte mal abbrechen müssen. Oh. Das Outro ist schon cool. Das Outro, oder? Ich glaub schon. Mit einer Dauerschleife. Die senden 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wiedersehen!